Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt unterdrückte Gefühle. Und ich würde gerne mit euch über eure unterdrückten Gefühle sprechen. Welche Gefühle habt ihr in eurem Leben schon unterdrückt? Welche unterdrückt ihr vielleicht zurzeit? Gibt es geheime Wünsche, ganz geheime Sehnsüchte, die ihr entweder vielleicht sehr geheim nur mit euch auslebt oder vielleicht überhaupt gar nicht, sondern nur im Kopf, in der Fantasie ausleben könnt, das so durchspielt? Also, unterdrückte Gefühle, das ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin, Sarah, und Sarah ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Sarah, du hast zu dem Thema angerufen? Ja, und zwar sind meine Gefühle nicht absichtlich unterdrückt. Mhm. Es geht darum, dass ich noch nie einen Orgasmus hatte. Also du hattest vor 2 Wochen schon mal eine Anruferin, die dasselbe Problem hatte. Mhm. Und da meintest du, das wäre nicht so ganz normal. Na. Ja, 22 Jahre habe ich gesagt. Mhm. Ja, hattest du einen Freund schon? Ich habe zurzeit einen. Wie lange schon? Seit knapp 2 Jahren. Seit 2 Jahren seid ihr zusammen? Und ihr schlaft hatte ich auch schon eine, also dementsprechend lange Beziehung. Ja, ihr schlaft auch zusammen? Ja, na klar. Ja, naja, gut, so klar, es gibt das, was ich hier schon alles gehört habe, also klar ist es nicht. Was empfindest du, wenn du mit deinem Freund zusammen bist und mit ihm zusammen schläfst? Ja, es macht Spaß, aber ich liebe ihn auch und alles, mhm, nur halt bis zum Höhepunkt kommt es halt bei mir nicht. Mhm. Weiß er das? Nee, er weiß es nicht. Das heißt, du spielst ihm das vor? Ja. Also ich bin auch seine erste Freundin, mhm, und na. Ist das denn nicht jedes Mal letztendlich für dich ein, also ganz gerade herausgesagt, ein Scheißgefühl, wenn du ihm, den du liebst, das jedes Mal vorspielen musst? Ja, na klar, es nervt mich auch selber, aber es ihm zu sagen, wäre mir peinlich und, mhm, vor allem würde er es ja auf sich beziehen, denke ich mir. Mhm. Also wie Männer so sind, mhm, ja, es liegt an mir und, mhm, ich bin nicht gut genug und, mhm, na. Klar, aber wenn man überhaupt gar nichts sagt, passiert auch überhaupt nichts. Ne? Mhm. Nur wenn man redet, kann man vielleicht etwas in die Wege leiten oder etwas etwas in Bewegung bringen oder auch Missverständnisse ausräumen. Mhm. Befriedigst du dich selbst auch? Ja. Und wie funktioniert das da? Auch nicht. Auch nicht. Mhm. Und noch nie. Auch nicht so, dass du so ansatzweise mal dran warst. Na, das Komische war, also gestern war er hier und da haben wir zusammen einen geraucht. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, da hatte ich das Gefühl, ich wäre kurz davor. Mhm. Mhm. Ich glaube, Sarah, dass es erstmal ganz wichtig ist, dass du offen mit deinem Freund darüber redest. Und dass ihm auch klar machst, dass es mit dir überhaupt, mit ihm nichts zu tun hat, weil du selbst mit dir das ja auch nicht erleben kannst. Das wäre ja jetzt noch ein anderer Fall. Ja, aber es ist mir total peinlich, weil es ja, wie gesagt, unnormal ist. Ja, aber wenn man sich lieb hat und wenn man in einer engen Beziehung ist, dann muss man über solche Peinlichkeiten, finde ich, auch hinweggehen können. Es ist dir ja auch jetzt nicht peinlich, es mir hier zu erzählen, sogar in aller Öffentlichkeit. Hm. Ich glaube nicht, dass du dich darüber schämen wirst. Ich glaube, dass das der Anfang ist, der erste Schritt für eine Veränderung. Es erstmal mit ihm zu besprechen. In allen möglichen Facetten, dass ihr einfach drüber sprecht. Und wenn du dann für dich immer noch große Probleme hast, was ja wohl wahrscheinlich ist, da das so lange schon vorhält bei dir, ist vielleicht zu überlegen, dass du dich mal vielleicht für 1-2 Sitzungen mal mit einem Fachmenschen zusammensetzt. Es ist ja irgendeine Blockade da, die man, ja, die wir natürlich jetzt hier nicht in ein paar Minuten lösen können. Und ich kann es auch nicht, weil ich kein Psychologe bin. Und also ich glaube, ein guter Tipp ist auch immer, weil ich das wiederum von Frauen gehört habe, die mir geschrieben haben, geh mal in einen Frauenbuchladen und kauf dir ein Buch über die Selbstbefriedigung der Frau. Mhm. Ich glaube, dass du da schon mal ganz gut vielleicht einfach ein paar technische Tricks mitbekommst, die du auf jeden Fall mal anwenden könntest. Wenn es dann immer noch nichts nutzt, dann würde ich sagen, geh zu einer Beratungsstelle. Und ich würde dir auch gerne anbieten, dass du mal mit meiner Psychologin jetzt ein paar Worte redest, dass die dir schon mal vorab ein paar Telefonnummern geben kann. Okay, danke. Und rede mit deinem Freund drüber. Es ist nicht peinlich. Wenn man so eng miteinander verbunden ist, ist das überhaupt gar nicht schlimm, das auszusprechen. Naja, wenn du es sagst. Ja, ich sag's. Immer gute Tipps. Ja, ich sag's. Es ist wirklich nicht peinlich. Und wenn es im ersten Moment peinlich ist, trivial, dann ist es halt peinlich. Und danach fällt... Guck mal, es ist doch, eigentlich ist es doch viel schlimmer, Sarah, den Freund immer belügen zu müssen. Ja, klar, ich habe ja auch ein schlechtes Gefühl. Ne? Das wäre ein viel größer, belastenderes Gefühl, als vielleicht einmal mal über den Schatten zu springen und dann schämt man sich das erste Mal und dann ist es vielleicht aber auch gut. Mhm. Ne? Alles Gute. Okay, und du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an, das heißt, die Elke ruft dich an. Okay, danke. Okay, alles Gute. Tschüss. Okay. Unterdrückte Gefühle. Ich möchte mich mit euch unterhalten über eure unterdrückten Gefühle, eure geheimen Welten in euch, eure Sehnsüchte, ganz geheime Sehnsüchte, die ihr vielleicht lebt oder vielleicht auch noch nicht mal lebt, sondern nur so in Gedanken durchspielt. Wenn ihr mir davon erzählen wollt und mich teilhaben lassen wollt vielleicht an diesen Geheimnissen, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer, die nächste Anruferin, das ist Caroline und Caroline ist 14 Jahre alt. Hallo. Hallo. Caroline, guten Morgen. Ja, morgen. 14 Jahre alt und noch nicht in den Federn. Ich habe Ferien. Ach, das Ferien? Wie, jetzt ja. Schon Ferien? Ja. Was sind das für Ferien? Winterferien, ich wohne ja in Sachsen. Und, ja. In Sachsen hat man Winterferien. Ja, das gibt's? 2 Wochen. Und dann habt ihr schon wieder Osterferien auch? Ja. Na, ihr habt's ja gut in Sachsen. Naja, mir ist langweilig. Mir ist langweilig, na. Caroline, aber du hast ja dem Thema angerufen. Ja. Das hat ja einen ernsten Hintergrund, vermute ich mal, oder? Ja, klar. Erzähl. Also, wo ich etwas jünger war, also, naja, okay, vor einem halben Jahr war das sogar. Mhm. Also bis vor, eigentlich vor ein paar Monaten, habe ich eigentlich so ziemlich alle Gefühle unterdrückt, weil ich Angst halt vor der Wahrheit hatte und... Probleme zu kriegen, habe ich halt auch nicht so gesagt, was mich bedrückt. Was meinst du denn mit alle Gefühle unterdrückt? Welche Gefühle zum Beispiel? Erzähl mir mal die wichtigsten. Meine Eltern hatten halt Stress, weil mein Vater trinkt. Und da habe ich mich halt dadurch, deswegen, weil ich das irgendwie nicht mitkriegen wollte, habe ich mich abgelenkt. Wie hast du dich abgelenkt? Indem ich einfach nicht dran gedacht habe und einfach irgendwie mit anderen Leuten geredet habe. Aber nicht über das Thema halt. Über irgendwas geredet hast du? Ja, einfach Spaß haben wollte. Was ist denn das, was dich am meisten bedrückt hat in den letzten Jahren? Was du am meisten runtergeschluckt hast und worüber du nicht geredet hast? Also halt der Streit wegen meinen Eltern. Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass das so schlimm ist, aber jetzt kommt es fast zur Scheidung und... Also die Sorge darüber, dass die Eltern sich nicht richtig mehr lieb haben und dass das nicht funktioniert mehr. Also ich wäre ja ganz froh, wenn die sich trennen würden, weil... wäre das auch für meine Mutter keine Qual mehr so richtig. Du hast gerade gesagt, das hast du unterdrückt, diese Gefühle, diese Traurigkeit, kann man ja sagen. Ich habe sie sozusagen in den Hintergrund gestellt. Bis vor einem halben Jahr ungefähr, sagst du? Ja, dann hat es so ein bisschen angefangen, aber eigentlich richtig erst vor, also dieses Jahr am 1.1. Wie kam es denn, dass du jetzt da so mehr drüber reden kannst und dieses Gefühl so bei dir auch zulässt, in deinem Bewusstsein, im Kopf, im Herz? Also ich hatte einen Freund und der hat mich so ziemlich verletzt, weil der, wir waren 3-4 Mal zusammen. Was hat er? Dann hat er immer gemeint, er liebt mich und dann nächsten Tag, ja, ich liebe dich nicht. Und dadurch hat er mich verletzt und er wollte damit nur bezwecken, dass er mich auf den richtigen Weg bringt, dass ich das dann irgendwie einsehe, dass ich mich ändern muss, beziehungsweise, dass ich mein Leben nicht so gelebt habe, wie ich es jetzt lebe und das war halt falsch, was ich gemacht habe. Der hat das aus strategischen Gründen gemacht? Ja, genau. Der hat einfach nur so, um dich so aus der auf den richtigen Weg zu bringen. Aus der Ecke zu locken. Ja. Wie alt ist denn der Freund? Der ist 19. 19, aha. Ja, und meine Eltern wussten aber nichts davon. Und das ist ihm auch gelungen dadurch? Ja. Dadurch bist du so durcheinander gewesen, dass alles so aufgebrochen ist, kann ich das so verstehen? Ja, der wollte damit bezwecken halt, dass ich denke, also mehr denke und... Und das hat er geschafft? Ja. Hat er dich denn auch noch lieb? Oder? Ja, ich habe ihn auch noch lieb, aber plus freundschaftlich. Ach so. Also das war so ein Ping-Pong-Spiel hin und her? Genau. Das hatte zur Folge, dass du richtig so aus dir rausgegangen bist? Aber die Beziehung ist dadurch nicht gerettet worden, oder? Ist nicht naja, wir haben auch gemerkt, dass das nichts bringt wegen dem Altersunterschied und da kommen noch mehr andere Probleme. Jetzt hast du so viele Jahre kann man ja sagen, das unterdrückt. Die Traurigkeit, dass deine Eltern nicht mehr zusammen sind oder dass die sich so oft streiten. Jetzt gehst du anders damit um. Was hat denn das so für Folgen für dich, dass du anders damit umgehst? Also ich habe jetzt, dadurch, dass ich jetzt ein Ziel habe und ich auch mit meiner Mutter mehr rede, dadurch habe ich auch einen Weg gefunden, wie wir dieses Problem lösen können. Ja, was ist denn dein Ziel? Und zwar will ich Psychologie studieren und Psychologin werden. Und aha. Dadurch habe ich auch erst einer geholfen im Internet, in so einem Forum. Ja. Da hat die halt so ein Problem und da habe ich der halt dabei geholfen und die ist mir sehr dankbar deswegen. Und ist es jetzt so, dass du quasi deiner Mutter auch eine Unterstützung schon bist? Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, es wäre das Beste für sie, damit sie hat sich jetzt schon seit vielen Jahren schon damit belastet mit dem Problem, dass man Wasser trinkt. Und habe ich gemeint, dass wir endlich wegziehen, weil ich will selber auch weg, weil mich ja auch keiner richtig mag, ich habe keine Freunde. Und da bringt es wohl mehr, wenn wir wegziehen. Und Du möchtest bei deiner Mutter bleiben, auf jeden Fall? Ja. Ja. Und das Hauptproblem zwischen deinen Eltern ist der Alkoholismus deines Vaters, die Alkoholkrankheit. Und dann haben wir noch ein Geschäft und da ist, und meine Tante hat jetzt gekündigt, ist halt ein Familienbetrieb. Und da fehlt halt jetzt jemand, dann ist die Verkäuferin noch, eine Verkäuferin von uns auch schwanger. Also alles kompliziert und Probleme und Probleme. Dann auch auf dem Schulden und naja. Nur verstehe ich eins gar nicht, du hast gesagt, ich habe hier überhaupt gar keine Freunde. Wie kommt das? Also keine wahren Freunde. Ich bin für sie da, aber sie nicht für mich. Weil ich helfe, wenn die Probleme haben, kommen die immer zu mir, aber ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll, wenn ich Probleme habe, weil ich keinem so richtig vertraue, da die immer irgendwie über mich lästern und Lügen über mich erzählen. Ja. Also ich finde, dass du für dein Alter schon ein tolles Mädchen bist und danke. Im Ernst auch, dass du ja klar so formulieren kannst. Das ist ja jetzt auch dann ein richtiger Entwicklungsschritt für dich gewesen, die letzten paar Monate, ne? Kann man sagen. Ja, ziemlich großer. Ja. Steht das denn an, dass deine Mutter dann auch wegzieht? Habt ihr da schon was in Aussicht, wohin ihr gehen könntet? Also noch nicht richtig, die sich immer noch nicht so richtig mit ihren Gefühlen klar jetzt wegen meinem Vater. Achso, die ist sich noch gar nicht im Klaren, ob sie sich dann auch räumlich trennen möchte von dem Vater. Ja, also will ja schon irgendwie, aber die will das jetzt nicht alles aufgeben, weil die ist mit dem fast 20 Jahre verheiratet. Aber du unterstützt sie jetzt einmal. Ja. Ja, ja, finde ich eine tolle Sache, aber wirklich, Caroline. Und da sieht man wieder, wie falsch das ist, wenn man sowas immer runterschluckt, ne? Oder einfach zur Seite legt, im Hintergrund. Ja, ich könnte manchmal tagelang, stundenlang im Bett liegen und nur denken, einfach nur denken. Ja. Vielleicht wirst du mal eine richtig saugute Psychologin, ne? Wenn man so früh anfängt, sich mit so etwas zu beschäftigen und das auch so fein beobachtet, wie du es gerade geschildert hast, ist das sicher eine gute Voraussetzung, glaube ich. Ja. Ja. Also ich wünsche dir, deiner Mutter, alles Gute, dass die Trennung gut vollzogen wird und für dich dann auch einen guten neuen Start in irgendeiner anderen Stadt oder wo auch immer ihr hingeht. Ja, ja? Dankeschön. Alles Gute. Und darf ich noch was zu Sarah sagen? Ja, wegen dem Orgasmus. Ja, sag mal. Also, wenn die das unbedingt will, den Orgasmus unbedingt will, schafft sie es eh nicht, weil wenn man was will, bei sowas, da geht das nicht. Das kann man nicht erzwingen. Ja. Da soll sie nicht so oft daran denken. Ja, aber sie muss natürlich jetzt einen Weg finden. Ne? Ja. Das ist nicht schön, wenn sie mit ihrem Freund so lange zusammen ist und sie ihn darum immer belügen muss. Ne? Das ist ja auch nicht gut. Aber sie sollte sich nicht so einen Kopf drüber machen. Nee, aber sie soll vielleicht Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Vielleicht klappt das ja dann, ne? Auf jeden Fall. Eine psychologische Hilfe, ne? Eben. Ja. Caroline, alles Gute. Okay. Und schöne Grüße nach Sachsen. Ja, danke. Genießt eure Winterferien. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich bin verbunden mit Monika und Monika ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Monika, welche Gefühle unterdrückst du? Tja, das Gefühl, dass ich mich in jemanden verliebt habe. Und verheiratet bin seit 12 Jahren. Kinder hast? Keine Kinder. Keine Kinder hast? Außer einem Hund. Keine Kinder. Naja. Und aber gegenüber meinem Mann der Meinung bin, dass ich so viel Verpflichtungsgefühl habe oder Verantwortung ihm gegenüber habe. Seit wann bist du denn jetzt verliebt in die andere Person? Das sind jetzt 4 Monate mittlerweile. Noch relativ frisch. Noch relativ frisch, richtig. Und wer ist diese andere Person? Das ist jemand, der verdammt weit weg wohnt, wohnt in Italien. In Italien? Ja. Könnte es nicht vielleicht noch ein bisschen weiter weg sein? Ja, also viel weiter geht es momentan nicht. Wie bist du denn an... Nicht. Es handelt sich um einen Mann? Ich habe uns über Internet kennengelernt. Ah, das Internet. Es ist ein Mann. Richtig, es ist ein Mann. Ja. Richtig, und wir haben uns dann Ende Januar hatten wir uns dann getroffen in Italien. Mhm. Ich bin nach Italien gefahren. Wie lange hattet ihr miteinander per Internet Kontakt? Wir hatten uns, zu dem Zeitpunkt hatten wir uns 3 Monate gekannt. 3 Monate, habt ihr gechattet miteinander? Richtig, miteinander gechattet und... Nie telefoniert? Telefoniert auch. Telefoniert auch. Telefoniert auch, also aber eigentlich hauptsächlich gechattet viel. Ja. Und ich bin dann Ende Januar runtergefahren nach Italien. Aber gesagt, wir treffen uns dann mal. Hattest du schon ein Bild gesehen von ihm vorher? Jo, er hat mir vorher schon von sich zu Hause, von seinem Haus und allen möglichen, hat er schon alles erzählt und Fotos gezeigt und so. Ist es denn ein Italiener oder er ein? Er ist ein Italiener. Wie sprecht ihr miteinander? Englisch. Englisch. Wir unterhalten uns auf Englisch, weil mein Italienisch ist nicht so toll und er kann kein Deutsch, also gut, Englisch ist global. So, jetzt bist du runtergefahren. Jo. Ich war 3 Tage in Italien. Was hast du denn deinem Mann erzählt, dass du nach Italien mal so fährst, Anfang der Tage? Naja, es sollten ursprünglich ein paar Tage mehr werden und ich hatte das Glück gehabt, dass ich Weihnachten einen Geldpreis gewonnen hatte bei so einem Preisausschreiben und habe dann gesagt, so, ich brauche einfach meine Auszeit, weil wir ziemlich viel auch um die Ohren haben mit der Firma und der ganzen Familie und Stress und so. Und dann habe ich gesagt, ich brauche einfach mal ein paar Tage Auszeit für mich. Und hast denn gar auch soweit in Ordnung. Hast du gesagt, dass du nach Italien fährst oder gar richtig. Kein... Richtig. Nee, ich habe schon gesagt, dass ich nach Italien war. Das war also kein Thema. Wie war es denn, als du deinen Geliebten, deinen Chat-Lover da getroffen hast? Das war ganz verrückt. Das war, weißt du, das war ein Gefühl, als ob man sich seit Jahren kennt. Und es war, ich sag immer, miteinander reden können ist klasse, aber man muss auch miteinander schweigen können. Mhm. Und dieses Gefühl, das war absolut zwischen uns da gewesen. Aber es ist ja nur schon ein Unterschied, ob man mit jemandem, ich sag mal, nur am Telefon redet oder gar chattet, das ist ja noch anonymer, als wenn man dann wirklich so nebeneinander sitzt, den anderen sieht, riecht vielleicht auch, ihn so richtig angucken kann. Richtig. Aber das war für dich alles, das hat direkt gefunkt. Das war von uns allen beiden, das hat gefunkt, das war, man kann das nicht beschreiben, es war einfach wie wenn wir uns schon seit Jahren kennen und uns bloß mal gerade so eben jetzt eine Woche nicht gesehen hätten. Monika ist verliebt, analysiere ich mal eben. Ja. Hört sich so an. Wie alt ist er? Du bist 33? Ich bin 33, er ist 45. 45. Hat er auch eine Familie oder eine Frau? Er ist geschieden und hat eine Tochter, eine 10-Jährige. Also er ist frei. Richtig. So, jetzt warst du 3 Tage da unten, hast wahrscheinlich auf Wolke 7 geschwebt in Italien. Mindestens, wenn nicht schon sogar 8 bis 9. Und tja, dann kam natürlich wieder mal die Rückholaktion von der Wolke runter. Dann kam ein Anruf, dein Mann liegt im Krankenhaus, er hat sich das Bein gebrochen. Tja, und dann war natürlich, was willst du dann viel machen? Dann bist du zurückgefahren? Ich muss noch fragen, ihr habt auch, also sexuell läuft auch alles, die volle Palette bei euch schon. Ihr habt miteinander geschlafen und... Wir haben nicht miteinander geschlafen. Das war eben das, weil ich sag nur, normalerweise sag ich, okay, wenn ich hier jetzt so nach dem Motto Latin Love und volle Kanne und auf Angriff, dann hätte mich das vielleicht sogar abgeschreckt und ich hätte gesagt, nee, danke, das muss ich nicht haben. Aber das war eben überhaupt nicht, das war überhaupt kein Thema. Wie weit ging es denn? Hat jeder Händchen halten? Händchen halten, Bussi links, Bussi rechts und dann hat jeder... in seinem Bett geschlafen. Ja. Und so, jetzt bist du zurück zu deinem Mann, der sich das Bein gebrochen hat. Warst dann nur 3 Tage in Italien? Richtig. Das war jetzt um die Weihnachtszeit rum, ne? Im Dezember, sagst du? Das war Ende Januar. Ende Januar. Mhm. Jetzt hast du seitdem wahrscheinlich viel mit ihm telefoniert und gechattet wieder. Richtig. Mhm. Und dein Mann ahnt von gar nichts? Mein Mann ist jetzt momentan auf Reha. Weil das ein bisschen komplizierter ist mit seinem Beinbruch. Das ist ja die ganz entscheidende Frage, Monika. Ich habe gerade schon gehört, ihr habt auch Verpflichtungen, ihr habt eine Firma miteinander. Die führst du auch mit? Jo. Ja. Die muss ich jetzt total alleine machen momentan. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Mann? Ist es eine Liebesbeziehung immer noch nach den 12 Jahren Ehe? Das ist eine ganz schwere Frage. Also mein Herz hängt momentan in Italien. Das Herz schlägt im Süden. Das schlicht im Süden und... Was empfindest du deinem Mann denn gegenüber? Also wie ich an dem Sonntag rausgekommen bin aus Italien, war ich stinkesauer. Weil ich einfach sag, das war dann auch mit Alkohol zusammen gewesen, dass er deswegen gestürzt ist. Und wie es natürlich auch blöd noch gelaufen ist, haben sie ihn auch noch einen Führerschein abgenommen. Ja gut, das sind jetzt so... Und ich mich jetzt halt einfach eingesperrt fühle. Weil ich einfach jetzt sage, ich weiß nicht, was daraus wird. Schläfst du mit deinem Mann noch? Nee, also die letzten, seit Anfang Dezember haben wir nicht miteinander geschlafen. Na gut, aber bis dahin schon noch, ne? Bis dahin sporadisch. Und dann auch 0815. 0815 und so nach dem Motto, Weihnachten ist öfter so in etwa. Mhm. Nee, also nicht ganz, aber... Mhm. Würdest du denn sagen, dass du zumindest zu deinem Mann noch eine tiefe freundschaftliche Verbindung, ein Gefühl einer tiefen Freundschaft hegst oder auch das eigentlich nicht so richtig? Ich weiß momentan überhaupt nicht, was ich meinem Mann gegenüber spüren oder fühlen soll, weil ich einfach momentan, ich meine, okay, gut, ich möchte ihm irgendwo eine Chance geben und sagen, okay, gut, es macht jeder mal Mist. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich einfach Angst davor, dass dann im halben, dreiviertel Jahr der Stotz irgendwie für mich dann wieder noch tiefer ist. Aber weißt du, eine Chance, wenn du sagst, du willst ihm eine Chance geben, das bedeutet eigentlich, dass du ihm auch die Wahrheit sagen musst. Dann sind die Partnerschaften gleichberechtigt. So sind sie das ja nicht im Moment. Im Moment hast du ja die besseren Karten, weil du geheim etwas anderes noch lebst und das genießen kannst. Ja, schon. Aber ich erahne natürlich das Riesenproblem, was bei euch was dahinter steckt, wenn ihr auch noch wirtschaftlich, beruflich miteinander so verwoben seid. Aber das ist natürlich das große Problem, was alle Leute haben, die lange miteinander verbunden sind, sei es eine Ehe oder wenn sie auch nur so zusammen waren. Und wenn die Liebe eigentlich erloschen ist, so die Leidenschaft, und ein Teil lernt jemand Neuen kennen und verliebt sich. Ja, vor allem, weil halt auch irgendwo, ich sehe das Problem bei uns auch noch, dass wenn ich wirklich sagen sollte, okay, gut, ich mach nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich möchte jetzt selber mal derjenige sein, der einfach jemanden hat, wo er aufgefangen wird, wo er nicht der Starke sein muss, dass dann mein Mann über kurz oder lang völlig abstürzt und mehr oder weniger Selbstmord im Raum steht. Ach so, den Druck fühlst du auch noch, dass er gar nicht sein eigenes Leben führen wird können, sondern dass du da eine Verantwortlichkeit auch noch hast. Wie alt ist dein Mann? Er ist 61. 61, also wesentlich älter als du. Mhm. Mhm. Aber das war eigentlich nie ein Problem gewesen zwischen uns. Halt, ich meine, das sagt man so leicht dahin. Auch wenn man jemanden sehr gut kennt, glaube ich, kann man das gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, dass der sich dann selbst umbringen wird. Wir hatten vor 3 Jahren hatten wir das Problem, dass wir mit unserer einen Firma Konkurs gemacht haben. Mhm. Und dass jetzt das alles also mehr oder weniger auf meinen Namen läuft und wir Gott sei Dank sagen wir mal Gütertrennung gehabt haben, sonst wäre gar nicht weitergegangen. Und er hatte damals eben auch gesagt, oder wenn du nicht da wärst, würde ich mich umbringen. Mhm. Und das ist halt irgendwo, das hast du im Hinterkopf und das wirst du nicht los. Und ja, weißt du, aber ich glaube, dass man mit so einem Gedanken im Hinterkopf kann man keine Beziehung und darf man eigentlich keine Beziehung und keine Ehe führen, wenn man sie nur deshalb führt. Weil man Angst hat, der andere könnte vielleicht austicken und was ganz Verrücktes machen. Das ist keine Lebensgrundlage. Das ist kein richtiges und gutes Leben. Also wenn du das, ich würde fast nur sagen, dass du das jetzt noch ein bisschen beobachten solltest. Aber ich glaube, du weißt schon sehr gut Bescheid über deine Gefühle zu dem Italiener. Ne? Mhm. Und dann peu à peu die Wahrheit auf den Tisch legen solltest. Oder was heißt peu à peu, die Wahrheit auf den Tisch legen solltest? Mit peu à peu meinte ich was anderes. Mhm. Nämlich vielleicht nicht so ihm das so radikal vor den Kopf knallen, deinem Mann, sondern ihm auch gleich Modelle anbieten. Hier, wir können das gemeinsam vielleicht noch abwickeln. Ich bleibe auf jeden Fall dir freundschaftlich verbunden. Ich gehe nicht einfach jetzt weg von heute auf morgen, sondern ich fühle auch die Verantwortung der Firma gegenüber oder all dem, was ihr gemeinsam aufgebaut habt. Dass du es so ein bisschen abmildern kannst. Aber hart bleibt es allemal für ihn, das ist klar. Ja, klar. Aber du bist eine junge Frau von 33 Jahren. Du kannst dein Leben ja nicht in einer Lüge fortsetzen auf Dauer. Ja, da zerreißt man ja innerlich, das geht doch gar nicht. Das ist ja jetzt wahrscheinlich schon sehr schlimm für dich. Das ist jetzt schon sehr schlimm, es ist vollkommen richtig, weil ich einfach nicht weiß, was ich mache. Und ich glaube ja auch, dass die Gewissensbelastung, je mehr Zeit vergeht, desto größer wird die für dich auch. Ja, weil du einfach ja auch irgendwo sagst, du lebst ja in dieser Ungewissheit, du sagst, okay, gut, du merkst das eine, was dir eigentlich gut tun würde, wo du sagst, Mensch, dann nimmst du deine Kraft und deine Energie raus. Mhm. Und das andere, wo du mit verbunden, verpflichtet bist, wo du sagst, da musst du jetzt durch. Mhm. Du hast damals vor 12 Jahren gesagt, okay, ja, ich liebe den Mann. Und ja, aber wenn du ihn jetzt nicht mehr liebst, dann ist es halt jetzt so. Also ich glaube letztendlich wirklich vom wirtschaftlich kann ich das ja gar nicht beurteilen, wie ihr miteinander verbunden seid und welche Probleme da zu lösen sind. Aber so von der moralischen Warte aus gesehen, finde ich, dass du das nach einer gewissen Zeit oder vielleicht schon bald mit deinem Mann klären musst. Auch einfach für dein eigenes Selbstwertgefühl. Du fühlst dich ja jetzt auch nicht gut, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich einfach irgendwo sag, es war immer eine Ehrlichkeit in unserer Beziehung gewesen und es stört mich jetzt, dass es nicht mehr so ist. Und ich glaube, dass wir beide eigentlich das Gleiche denken. Jetzt ist nur noch die Frage, wann handelst du, ne? Wann handelst du und wie handelst du? Das ist die Frage. Ja, das ist jetzt halt bloß wieder so eine Perspektive, wo du jetzt sagst, wann kannst du handeln? Weil ich meine, jetzt dein Führerschein, der ist jetzt noch 12 Monate oder sowas weg. Und ja, aber der Führerschein darf halt auch nicht ausschlaggebend sein. Ja, sicher, darf auch nicht jetzt ausschlaggebend sein, aber es ist halt irgendwo jetzt auch das wirklich, dass ich sage, momentan ist er wirklich auf sich, wenn er alleine gestellt ist, geht überhaupt nichts. Mhm. Und das ist halt wieder das, wo man dann sagt, man ist vielleicht nicht cool genug, nicht hart genug, dass man sagt, okay, nach mir die Sintflut, ich will jetzt mein Leben leben, ich will jetzt leben, was mir gut tut. Ich finde ja, du sollst dein Leben leben, aber du sollst das nicht so brutal durchziehen, sondern du sollst das vielleicht du sollst deinen Mann damit einbeziehen, in den Lösungsprozess. Man trägt ja auch eine Verantwortung gegenüber einer Ehe, die so lange gehalten hat, 12 Jahre. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn ich so höre, dass Leute das so wegwischen, ne? Nee, das kann ich auch gar nicht. Weil sonst, ich meine, gut, das wäre jetzt für mich momentan das Einfachste zu sagen, okay, ich packe hier meinen Krempel und wenn mein Mann nach Hause kommt von der Reha, steht er vor einer leeren Bude. Aber ich glaube, das wäre das Grundsätzliche, jetzt gesprochen haben, Monika. Mhm. Jetzt bist du am Zug, ne? Wie und wann auch immer. Mhm. Mann. Tja. Alles Gute. Alles Gute von Herzen. Danke, Jürgen. Tschüss, Monika. Okay, ciao. So, meine Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian, Telefontalk. Und unser Thema heute Nacht heißt unterdrückte Gefühle. Welche Gefühle unterdrückt ihr? Oder welche großen Gefühle habt ihr vielleicht sogar eine lange Zeit in eurem Leben unterdrückt? Ganz unterdrückt oder heimlich gelebt? Dass ihr vielleicht so eine Art Doppelleben sogar gehabt habt und die Gefühle eigentlich nicht richtig habt ausleben können. Also, ich bin gespannt. Jetzt bin ich verbunden mit Michael und Michael ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Michael. Welches Gefühl ist es bei dir oder welche Gefühle? Ja, die Liebe. Die Liebe. Ja. Mach's mal ein bisschen konkreter. Ja. Welche Liebe unterdrückst du denn? Bitte? Welche Liebe unterdrückst du denn? Ja, die Liebe zum Mädchen. Pass auf, ich erzähle die Geschichte von Anfang an. Bitte, ja. Es war, fing das so 1997, im Januar, Februar an, da kam ein Mädel bei uns auf die Schule. Und die musste wechseln, die Schule, und dann ist sie bei uns draufgekommen. Und als ich sie das erste Mal gesehen habe, sofort in die verschossen. Mhm. Liebe auf den ersten Blick. Bitte? Liebe auf den ersten Blick. Und dann, ja, habe ich mich natürlich nicht getraut, irgendwas zu sagen, ne? Und Kollegen wussten das und ich glaube, sie hat das, glaube ich, auch irgendwie gemerkt gehabt, aber sie ist nicht auf mich zugekommen und ich bin auch nicht auf sie zugegangen. So, und dann bin ich im Sommer 98 von der Schule runter. Und dann habe ich meine Ausbildung begonnen. Ja. Ja, und während der ganzen Ausbildungszeit habe ich sie weder gesehen noch gesprochen, also telefonisch irgendwie im Kontakt gehalten oder irgendwie so. Auch nicht zufällig mal auf der Straße über den Weg gelaufen? Nee. Wurde in der gleichen Stadt gewohnt hat wie ich, nur in einem anderen Stadtteil. Und ich bin da auch wie oft umgefahren, hab Telefonbücher gewälzt und hab wie viele Leute gefragt. Ach, du hast sie schon gesucht auch? Ja. Ja. So, wie ging's dann weiter nach der Lehre? Ja, die ist jetzt im Januar zu Ende gewesen. So, und du hast sie bis zum Januar, hast du sie auch nicht gesehen, die Frau? Nein. Und ich bin dann in der Stadt gewesen und dann habe ich eine ehemalige Schulkameradin von ihr gesehen, eine Klassenkameradin. Und hallo, na, wie geht's und so. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, ob sie weiß, wo sie wäre. Mhm. Sagt sie, ja, sie wäre zu ihrer Tante gezogen. Mhm. Weit weg? Nee, das sind... Darf ich das sagen? Du sagst nur die Kilometerzahl. Ja, nur die Kilometerzahl. Ich sag mal so, 7-8 Kilometer vom Herd. Naja, gut, das ist ja nun gar nichts. Ja. So, das war jetzt vor kurzem, dass die Kollegin aus der Schule, die Kameradin, ihr das, dir das erzählt hat. Also jetzt, ja. Jetzt im Januar. Vor ein paar Wochen. Die hat mir auch gleichzeitig die Handynummer von ihr gegeben. Aha. So, und ich. Jetzt stellt sich natürlich gleich die Frage, hast du sie angerufen? Ja, sicher doch. Aha. Und? Ich habe sie angerufen, ja, sie müsste dann auf den Geburtstag von ihrer Oma und sie wird mich von da aus zurückrufen, aha, dass wir uns am gleichen Tag noch treffen würden. Habt ihr euch getroffen? Sie hat mich nicht angerufen. Aha. Mhm. Und sie haben uns auch nicht getroffen. So, und dann habe ich natürlich einen Hals gehabt. Dann habe ich nun so gegen 21:45 abends angerufen und dann hat sie weggedrückt. Also sie hat auf dem Handy weggedrückt gehabt. Mhm. Dann habe ich zweite Mal versucht, dritte Mal versucht, weggedrückt. Beim vierten Mal hat sie das Handy halt ausgemacht. Mhm. Das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Oder ist das der aktuelle Stand der Dinge? Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ah, also ich fasse mal zusammen. 97 hast du dieses Mädchen kennengelernt. Da ist auch nie was gelaufen. Fandst du nur einfach ganz toll. Ne? So ist es ja. Und dann habt ihr euch aus den Augen verloren. Jetzt gab es wieder diesen Mini-Kontakt über Handy. Aber die schöne junge Dame drückt dich weg, ne? Jetzt frage ich mich natürlich, wieso du dich so sehr an eine Frau klammerst, die du jetzt fast drei Jahre nicht gesehen hast, mit der du nie einen engen Kontakt hattest. Wieso sprichst du da von Liebe? Domian, die geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und glaub mal, als ich so die ganze Zeit lang nicht gesehen habe, was meinst du, wie oft ich an die denken musste? Was macht sie jetzt? Wo aber ist sie? Das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Du kennst ja nur das Äußere von der, nur wie die aussieht im Prinzip. Du kennst ja, vom Charakter weißt du ja gar nichts. Doch, von der Schule her, also ja, aber der Kontakt, drauf ist und so. Gut, aber der Kontakt war ja nicht eng zwischen euch beiden. Ja, das stimmt. Sag mir mal, wie viel Mal ihr überhaupt mal miteinander geredet habt. Kannst du das sagen? Nö, das kann ich nicht sagen. Also, das könnte ich jetzt nie aufzählen. Also, aber nie so richtig intensiv wart ihr miteinander verbunden? Nein. Es war halt nur so ein Smalltalk, ne, wie man so sagt. Jo. Ja. Und das, deshalb verstehe ich nicht so richtig, wie man dann so eine Person so lieben kann. Na, kannst du auch nicht so erklären. Du findest sie halt toll, ne? Und die gefällt dir halt. Du findest sie sympathisch. Genau. Ja. Aber du ist ja nur ein ganz gewichtiges Signal von ihr, dass die dich offensichtlich nicht so dolle findet, ne? Die hat dich zurückgerufen und die drückt dich weg auf dem Handy. Nein, also, ja, irgendwie schon. Kann auch sein, dass ihr was dazwischen gekommen ist oder dass jemand anderes das Handy hatte oder was. Das weiß ich ja nicht. Mhm. So. Handys haben ja nur den Vorteil, dass man über Handys auch quasi brieflich kommunizieren kann. Ja, SMS. Ja, ganz genau. Dann mach doch jetzt noch einen Versuch. Ich meine, das ist ja schon eine interessante und irre Geschichte, dass du so lange einer Frau nachträumst eigentlich. Schick ihr doch mal einfach so eine richtig nette, herzliche SMS. Und wenn du nicht alles in einen Text reinkriegst, dann pfeif zwei SMS. Und vielleicht kann ja sein, dass du recht hast, dass sie irgendwie keine Zeit hatte oder dass irgendwas ihr dazwischen gekommen ist. Und dann kannst du ja gucken, wie sie darauf reagiert. Wenn dann wieder nichts kommt, dann würde ich das für ein ganz schlechtes Zeichen halten, Michael. Ja, nur, guck mal, als ich jetzt nach so langer Zeit mit ihr gesprochen hatte, hat sie ja den ersten Schritt gewagt. Sie hat ja gesagt gehabt, komm, lass uns treffen. Ja, aber sie hat ja nicht angerufen wieder. Ja, das ist ja das Problem. Ja. Vielleicht war sie einfach bedrängt, aber das sind 1000 Fragen. Schreib ihr doch einfach schreib ihr einfach eine ganz nette SMS. Zeig ihr ruhig ein bisschen von deinem Herz schon in der SMS, dass du sie gar nicht aus dem Sinn bekommen hast seit 3 Jahren. Vielleicht beeindruckt sie das ja auch. Und dann warte einfach auf eine Reaktion von ihr. Na gut. Ich würde jetzt nicht nochmal anrufen, vielleicht ist das irgendwie was stimmt da nicht mit dem Anrufen. Die SMS ist doch eine gute Methode, auch jemanden nicht zu sehr zu bedrängen. Ne? Du trittst ihr dann nicht zu nahe. Michael, jetzt aber ran, jetzt setz dich mal vor dein kleines Funktelefon und denk dir ein paar schöne Worte aus, ein paar schöne Sätze. Okay? Na gut. Alles Gute, viel Glück. Okay, danke. Tschüss. Tschüss, ich wünsche auch noch alles Gute. Danke sehr, tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr und 45 Minuten und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Nur 35, 40 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema unterdrückte Gefühle. Wenn ihr mir von euren unterdrückten Gefühlen erzählen möchtet, die ihr mal unterdrückt habt, die Gefühle, oder die ihr vielleicht im Moment auch noch unterdrückt, dann könnt ihr es gerne machen unter 0800 5678 111. Morgen, das ein kleiner Hinweis in eigener Sache, sind wir 10 Minuten später im Fernsehen und am Donnerstag, weil ja am Donnerstag Rosenmontag ist, wie ich das gestern so erklärt habe. Nein, am Donnerstag ist ja nur Weiberfastnacht und am Donnerstag sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio. So, ihr Lieben, wen haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir ja Anne und Anne ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, die Anne klingt aber schon traurig. Das höre ich schon. Ja, ich habe jetzt zweimal mit Kollegen von dir gesprochen und hab's dir schon zweimal gesagt und es ist dann doch ein bisschen so. Ja, das ist immer blöd für euch. Ihr erzählt das meinen Kollegen vorher schon, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß überhaupt gar nichts. Also müssen wir jetzt von unten nochmal anfangen. Du hast zu dem Thema unterdrückte Gefühle angerufen. Ja. Mhm. Und zwar weiß ich, dass meine fast sechsjährige Tochter, weiß ich seit April letzten Jahres, dass sie von ihrem leiblichen Vater missbraucht worden ist. Und ich bin selber auch missbraucht worden als Kind. Die Beziehung war 7 Jahre lang und sehr stressig. Also jetzt aufgrund meiner persönlichen Erlebnisse aus der Kindheit. Mhm. Die hat ja also alles voll mitbekommen. Du bist aber jetzt getrennt von dem Mann. Ja. Und auch schon eine ganze Weile. Auch schon vorher getrennt. Wie lange bist du getrennt von ihm jetzt? Ja, eigentlich fast seit der Geburt. Seit der Geburt. Und das Kind ist missbraucht worden, wenn sie zu Besuch bei ihm war? Naja, durfte so alle 14 Tage oder auch manchmal immer die Woche abholen. Mhm. Kohle. Ja, und wie hast du das denn jetzt erfahren? Die Kleine ist ja, wenn du sagst, du weißt das seit voriges Jahr, ne? Ja. Seit vorigem Jahr. Wie hast du das erfahren? Also sie hat mir einen Zungenkuss gegeben. Die Kleine hat dir einen Zungenkuss gegeben? Ja, mal so mit Augen zu und ja, wenn man jetzt mal so den Moment vergessen hätte, dass das ein Kind ist, war es so professionell wie ein Erwachsener, der Ansatz schon und wie sie es so machen wollte, ne? Als 5-jähriges Mädchen, muss man dazu sagen. Ja, so, dann war ich natürlich erstmal geschockt, hab an dem Abend also nichts machen können, außer die ganze Nacht hier rum überlegen, spinnt sie jetzt oder ist das irgendwie so richtig? Ich habe natürlich Fachleute aufgesucht und Gott sei Dank befand ich mich selber in Therapie. Moment mal, hast du denn nicht die Kleine gefragt? Hey, was machst du denn hier mit mir? Ging nicht. Warum nicht? Ging nicht, weil ich hatte Angst vor der Antwort. Erzähl mal weiter, weil ich gerade so im ersten Moment dachte, naja, ist das denn schon ein Indiz für sexuellen Missbrauch? Ich weiß es ja nicht. Auch nicht wahrhaben. Ich habe auch gedacht, ist irgendwie auf dem Kindergarten, bestimmt, also denkt nicht weiter in die Richtung. Mhm. An einem Tag war ich mit einer Freundin verabredet, wir wollten in so einen Park fahren. Mhm. Sie hatte wohl auch schon gemerkt, meine Freundin jetzt, dass ich irgendwie extrem still war und anders. Und mir lag die ganze Zeit auf den Lippen irgendwie auszusprechen, meine Tochter zu fragen, wo sie den Zungenkuss her hat. Mhm. kurz am Parkplatz habe ich dann auch geschafft. Mhm. Die Kleine ist sofort ausgerastet, sie hat getreten und als Penner Pisser beschimpft und die ist völligstens ausgeflippt. Ich habe meine Tochter noch nie so gesehen. Also die hat, hat ja kein Aggressionspotenzial normalerweise. Die hat dich als Penner und Pisser beschimpft? Ja, in dem Moment, wo ich sie gefragt habe, ne? Mhm. Hat meine Freundin auf dem Parkplatz gehalten. Ich bin ausgestiegen, bin weiter weggelaufen, so, weil bei der Reaktion wusste ich, dass ich eigentlich dachte, was lieber nicht sein soll. Mhm. Was hast du denn genau, was hast du sie genau gefragt? Weißt du die Formulierung noch, die Frage? Wer hat dir den Zungenkuss gegeben? Wo hast du den her? Mhm. Und dann hat meine Freundin sie abgeschnallt, das hat sie rausgeholt aus dem Auto und dann habe ich von Weitem gesehen, wie sie getreten hat, geboxt hat, weiter beschimpft hat und geschrien. Also sie muss sich vorstellen, richtig lieb und zart und wirklich pflegeleicht so. Und dann ausgerastet bis, ja, wie wild geworden. Das kann man gar nicht beschreiben. Dann wollte ich eigentlich... Ja, erzähl was. Ja, und dann wollte ich eigentlich, dass sie jetzt nicht mehr befragt wird, also dass meine Freundin aufhört, bin dann wieder dazugegangen. Und dann haben wir uns dann mehr so auf diese Parkgeschichte so erstmal konzentriert, um dass sie zur Ruhe kommt. Dann habe ich, weil es Wochenende war, noch am Sonntag mit einer Klinik telefoniert, mit der Kinderpsychologischen. Mhm. Weil die Beratungsstellen, die ich alle angerufen habe, da war überall ein Anrufbeantworter und das hat mich überhaupt nicht nach vorne gebracht. Hat sich denn dann irgendwann einfach Mensch, Mann, Frau mit ihr beschäftigt? Das ist das Allerschlimmste. Also da habe ich eigentlich zwei Gefühlsunterdrückungen. Also einmal gegen das Jugendamt und einmal gegen den Täter. Also, lass mich anders fragen. Ist jetzt ganz definitiv bewiesen, dass er das gemacht hat? Ist es für dich klar? Gibt es noch an? Also, sie hat ganz, ganz, ganz viel gesagt. Also erstmal, dass ich getötet werde, wenn sie mir das sagt. Ach, du hast dann später schon mit ihr nochmal drüber geredet? Ich musste sie alleine therapieren bis Dezember. Mhm. Ich habe meine Therapiestunden, meinen Therapeuten dafür genommen, dass ich die passenden Antworten oder dass ich überhaupt die ganze Zeit immer reagieren konnte. Was hat die Kleine dir denn erzählt? Was hat dein Ex-Partner mit ihr gemacht? Soll ich jetzt wirklich die Einzelheiten sagen? Nicht die Einzelheiten, nur vielleicht grob, um das Drama zu verstehen, was passiert ist. Ich sage jetzt mal eins, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst anders ausdrücken soll. Er hat zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten nach dem Stuhlgang den Po sauber geleckt. Und wie gesagt, und das, ja, mit ihr im Bett und da hat sie gesagt, da kam was raus, es war aber kein Pipi. Mhm. War das ganze Bett nass. Und, ja, und wenn sie mir das erzählt, dann werde ich getötet. Und er ist sogar extra mit ihr über den Friedhof gegangen und hat ihr gezeigt, wo die Toten eingegraben werden. Und wie gesagt, dadurch habe ich das erste Mal das Gefühl von Wut, Hass und Gewalt gekriegt. Also so vorher mal dieses Gedrückte von mir und nachdem das meiner Tochter passiert ist, habe ich so das Gefühl, ich bin eigentlich zu allem bereit. Wie lange hat er das denn eigentlich mit dem kleinen Mädchen gemacht? Also mich, er hat gesagt, das war am zweiten Geburtstag. Und dann habe ich auch zurückgerechnet, also bestimmte Sachen, wo die öffentlichen Toiletten sind. Kann so ein kleines Kind das überhaupt so zeitlich einordnen? Ja, sie ist überintelligent. Wobei es ja jetzt eigentlich auch wurscht ist, ob das nur... Es kommt ja nicht auf den Monat an, es kommt ja nee, darauf an. Ja, aber sie hat ein Wahnsinnsgedächtnis. Hat denn der Vater... Ihr, es ist ja ihr leiblicher Vater, ne, muss man sagen. Er selber zur Welt geholt, war eine Blitzgeburt zu Hause. Hat der Mann im Moment noch Kontakt zu ihr? Naja, habe ich sofort über einen Anwalt regeln lassen, nicht wieder Kontakt ist untersagt. Hat er denn da Einspruch erhoben? Du musstest das doch irgendwie begründen. Ich musste meiner Schande bekennen, ich habe ihm zwar keine körperliche Gewalt angetan, aber ich habe ihm Drohanrufe gemacht, dass ich Bescheid weiß. Und dass wenn ich ihn sehe, dass ich ihn schlachten werde. Und im Gegensatz zu vorher, wo er ziemlich aufdringlich, hartnäckig und überall über den Weg gelaufen ist, habe ich ihn bis letzte Woche Freitag von April an nicht mehr gesehen. Hat er dieses kleine Mädchen auch vergewaltigt? Ich habe sie ärztlich untersuchen lassen, also unverletzt. Warum zeigst du diesen Mann nicht an? Hab ich gemacht. Was hast du gemacht? Sie ist schon vernommen worden. Aber man sagt ja, hat sich alles irgendwie geändert zu früher, aber die Kripo hat auch nicht so die Zeit, sich erstmal mit dem Kind zu beschäftigen und Vertrauen zu, ja, die Zeit zu investieren, um dass da Vertrauen zustande kommt, sondern sie kam zwar zu mir nach Hause, hat aber sofort den Kassettenrekorder eingestöpselt und das Mikrofon angemacht und belehrt, dass sie gegen ihren Vater keine Aussage machen braucht, weil sie ja wüsste, dass er dann ins Gefängnis kommt. Die Belehrung muss auch sein. Also ich habe vorher... Moment, sie hat den Kassettenrekorder angemacht und hat das in den Kassettenrekorder reingesprochen, oder wie? Sie hat sie richtig belehrt. Probandin. Das kleine Kind alleine? Da warst du nicht dabei? Ich war in der Küche. Weil ich bin dann aufgestanden und habe an der Tür gelauscht. Ne? Ich bin mit solchen Verfahren nicht vertraut, bin aber gerade ganz entsetzt, dass ein kleines Kind von 5, 6 Jahren alleine mit einer Kripo-Beamtin, ja, und die Beamtin sagt dann solche Sachen. Ja. Habe ich keine Erkundige. Also ich erinnere, dass dann mit dem Zungenkuss hat sie ihr erzählt und dass sie mit ihm im Bett war und dass das dann nass geworden ist und dass sie war nicht der Meinung, dass das Pipi ist. Mhm. Und da sie von mir durch die Anzeige alle Einzelheiten wusste, die sie mir erzählt hat, reicht das nicht aus für das volle Strafmaß. Und da habe ich vor kurzem auch einen Bescheid bekommen, dass die Staatsanwaltschaft das eingestellt hat. Sie ist der einzige Beweis und sie wird jetzt in der Beratungsstelle, werden ihr sämtliche Ängste genommen und dass sie irgendwann mal... Das kann ich gar nicht glauben, was du erzählst. Das ist eingestellt worden? Ja. Sie können ja nicht ermitteln aufgrund der minderen Aussage. Meine ganzen Sachen, die ich von ihr weiß, die zählen nicht. Jetzt hast du diese Thematik bei uns heute gesehen, unterdrückte Gefühle. Ja. Und du hast ein unterdrücktes Gefühl, dass du am liebsten, ich sage es jetzt gleich gerade mal heraus, dass du am liebsten diesen Mann umbringen würdest. Ja, ich habe auch Träume, die sind Wahnsinn. Also die, vor allen Dingen dieses, was man mir jahrelang lernen wollte, mich zu wehren oder wenn mir irgendeiner was tut und mir selber, wenn mir das einer was tut, ist nicht so schlimm, als wie wenn meinem Kind jemand was tut. Und dass ich nicht ausleben darf, weil wenn ich es einmal tun würde, dann wäre Michelle alleine, weil ich kann ihr aus der Kiste nicht helfen und aus der Baller, wo ich auch nicht. Genau. Also abgesehen davon... Die Vernunft, die man dabei haben muss, die ist so... Es gibt drei ganz schlagende Argumente, keine Selbstjustiz zu üben. Einmal das staatsphilosophische Argument, was dich jetzt nicht sehr interessieren wird, dass man eigentlich froh sein muss, dass es keine Selbstjustiz mehr gibt, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und die zweiten Hauptargumente sind natürlich, dass du richtig sagst, deinem Kind wäre dann noch viel mehr geschadet. Nämlich wenn du im Knast sitzen würdest oder wenn dir sogar noch was zustoßen würde. Ja, aber es ist nicht schlimm, dass jemand frei rumläuft und ein Kind nicht... Ganz klar, brauchen wir gar nicht die Möglichkeit hat, eine Aussage zu machen, erstmal... Ganz klar, brauchen wir gar nicht reden. Das ist grauenhaft, das ist ein Skandal. Aber wenn das jetzt, das können wir ja, was diese juristische Geschichte angeht, können wir ja gar nicht jetzt hier weiter... Und selbst wenn sie die Aussage mal irgendwann macht, die Strafe, die dabei rumkommt, die ist auch lächerlich. Ich meine, ich wohne in der Stadt, das kann ich auch sagen, wo irgendwie im Raum steht, eine Forensik zu bauen, wo Demonstrationen gemacht werden, Leute gehen auf die Straße, haben Angst vor den Tätern, die Freigang kriegen. Ne? Aber der Wahnsinn, der läuft sowieso schon rum. Anne, bin ich völlig deiner Auffassung. Aber man muss ja jetzt irgendwie in all dem... Wissen Sie, wie ich eingeschränkt bin? Nein, lass mich gleich noch einen Satz sagen. Man muss ja jetzt, oder du musst ja jetzt in dieser schrecklichen Situation, da du eine hohe Verantwortung trägst, deinem Kind gegenüber einen coolen Kopf bewahren. So, das heißt, was kann man unternehmen, was kannst du unternehmen, dass deinem Kind optimal geholfen wird? Dafür bin ich ein Dreivierteljahr. Das heißt, das Kind muss in... Von Institution zu Institution und es ging überall um die Kosten. Keiner fühlte sich irgendwie zuständig für die Kostenübernahme, weil ich nicht ortsgebunden die Beratungsstelle gewählt habe, sondern eine aus einer anderen Stadt und wird von der Kinder- und Jugendhilfe. Aber auch wenn vielleicht das finanziert oder auch nicht. Auch wenn das alles so kompliziert ist, aber das ist das absolut Wichtigste, dass das kleine Mädel wieder in Lot kommt, dass man richtig fachkundig sich mit dem Mädchen beschäftigt. Das ist das absolut Wichtigste. Und da musst du leider Gottes oder Gott sei Dank diese Gefühle, die du dem Mann gegenüber hast, jetzt mal unterdrücken. Für dein Kind. Du musst es für dein Kind tun. Bitte? Sie kommt bald in die Schule. Ich kann sie nicht so frei rumlaufen lassen wie andere Mütter ihre Kinder. Weil sie du kann Angst? Immer irgendwo auftauchen und sie wieder irgendwie schocken. Mhm. Er wohnt nicht weit weg. Nee. Mhm. Das ist in der Tat sehr schlimm. Das ist in der Tat sehr schlimm. Das ist so viel auf einmal, ne? Mhm. Und dann dieses Gefühl, was ich vorher ja, wie gesagt, nicht kennengelernt habe, also auch gegen meine eigenen Eltern nicht. Lass mich noch eine Frage fragen zu eurem Wohnort. Wäre es für dich sehr problematisch, wenn du den Wohnort wechseln würdest? Ja. Mhm. Weil ich bin immer geflüchtet. Mein ganzes Leben lang. Ja, hier geht es ja nicht um Flucht, hier geht es einfach um zu vermeiden, dass das Kind konfrontiert wird mit diesem Mann. Das ist jetzt wichtig. Da geht es auch wieder nicht um dich, sondern um das Mädchen. Ja, ich weiß. Pass mal auf, Anne, ich möchte, ich weiß gar nicht, dass es alles sowas gibt, was du gerade erzählt hast. Das ist so, so erschütternd und so skandalös. Was die Hilfestellung zu deinem Kind anbelangt, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen redest. Mhm. Kosten, du hast gerade was von Kosten erzählt und bürokratischen Komplikationen und so weiter. Ist sie denn ganz, ganz aktuell im Moment, ist sie in keiner psychologischen Betreuung, deine Tochter? Doch, aber über einen Weg, der nicht reell ist, ne? Meine Anwältin, die war so lieb und hat einen Nebenwohnsitz, meine Tochter angemeldet. Mhm. Die ist aus der Stadt, wo die Beratungsstelle ist. Mhm. Aber ich, parallel dazu, obwohl das da gesichert ist, aber erst seit Dezember wohl bemerkt, will ich versuchen, die Kraft aufzubringen, einen Präzedenzfall zu schaffen, dass man nicht mehr ortsgebunden die Beratungsstelle nehmen muss, wenn man da kein Vertrauen zu findet. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Leute zugehört haben oder vielleicht, so, vielleicht einige sogar sehr ähnliche Dinge durchgemacht haben und erlebt haben wie du. Ich kann dir gerne anbieten, wenn du den Kontakt haben möchtest, dass gerne. Wir euch da vielleicht irgendwie zusammen... Also ich kann wirklich nur sagen, Mütter, meldet euch, weil so, man kann Erfahrungen austauschen und viele Sachen werden sich bestimmt auch ähneln. Eben, genau. Und man kann von den Erfahrungen der anderen profitieren. Oder auch vielleicht von Müttern, sag ich mal, wo die Kinder schon länger therapiert werden, wie die Hoffnungsaussichten sind, dass die Kinder damit besser fertig werden, als wenn man jetzt als Erwachsener erst Therapie anfängt. Also das biete ich dir auf jeden Fall an und ich bin sicher, dass da einiges kommen wird. Und das andere ist, dass ich dich jetzt bitte aufzulegen, damit die Elke dich gleich zurückrufen kann. Darf ich noch eins sagen? Ja. Ich finde das ganz schlimm, dass wenn man im Bekanntenkreis oder mit Menschen darüber spricht, dass das passiert ist, und dass einem auch jeder sagt, ne, und den hast du nicht geschlachtet oder den hast du nicht umgebracht oder dem hast du nicht dies und dem hast du nicht das. Mhm. Und die verstehen nicht, dass man irgendwie versucht, diese Gefühle wirklich, wie dein Titel das auch schon sagt, zu unterdrücken. Zu unterdrücken, ja. Man muss. Das finde ich auch sehr schlimm, dass die Leute dann dir so etwas noch entgegenhalten, wo du schon in einer problematischen Situation ohnegleichen bist fast. Leg mal bitte auf, wir rufen gleich zurück. Ich danke. Alles Gute. Und bitte, Frauen, meldet euch. Auf Wiederhören, Anne. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit René. René ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Das ist richtig. Hi, Jürgen. Hallo, guten Morgen. Ja, mein Thema, du hast das eben schon mal kurz angesprochen, das ist das Doppelleben. Das Doppelleben? Genau. Das hat ja viel mit unterdrückten Gefühlen oftmals zu tun, ne? Sehr viel, ja. Mhm. Das heißt, so 50% kann ich meine Gefühle, das heißt, ich bin schwul, kann ich ausleben. Mhm. Das heißt, bei Freunden und Bekannten und so weiter. Mhm. Und die anderen 50%, das sind halt die Eltern. Mhm. Wo ich halt das Problem habe, da offen zu bestehen. Mhm. Ja, und das liegt eigentlich hauptsächlich an meinem Vater. Mhm. Da der eigentlich schon sehr dominant ist und ja auch teilweise gewisse Äußerungen von sich gibt und ja und das Ganze, das auch schon mal... Was würde denn geschehen, wenn dein Vater Bescheid wüsste, wenn du sagen würdest, hey Papa, so und so ist es? Ja, das ist das Problem, also da bin ich auch absolut zwiegespalten. Auf eine Weise denke ich, es könnte sein, dass der Kontakt ganz abgebrochen wird. Mhm. obwohl ich da mittlerweile auch so weit bin, dass ich mir sage, okay, damit muss es zu leben. Nur das Problem wäre dann, dass meine Mutter da auch irgendwie mit reingezogen werden würde. Und naja, ich liebe die ohne Ende. Hast du noch Geschwister? Ja, meine Schwester. Eine Schwester habe ich, ja, die weiß es. Die weiß es. Durch einen ganz blöden Zufall mit einer besten Freundin ist das rausgekommen. Toleriert es deine Schwester? Nimmt deine Schwester dich so, wie du bist? Oder hat die auch Probleme damit? Absolut nicht. Also sie hat mich auch früher ganz oft angesprochen und René könnte es sein und hin und her. Und ja, und aufgrund dessen, dass sie halt auch zur Familie gehört, habe ich das irgendwie immer unterdrückt und nie rausgelassen, ihr nie gesagt. Hatte aber zusätzlich halt immer dieses schlechte Gewissen, weil sie mir immer alles erzählt hat, was mit Freunden war und mit Liebeskummer und diese ganzen Dinge. Und ja, sie hat reagiert, sie hat einen kleinen Rollkrampf bekommen. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war im Sommer 99. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja. Nimmt sie es denn so hin? Oder ist es auch ein Tabu zwischen euch? Sprecht ihr da gar nicht viel drüber? Doch, absolut. Absolut. Jetzt ganz genau, ja. Aber sie wird dich nicht verraten in dem Sinne, dass sie was den Eltern erzählt? Nee, auf gar keinen Fall. Das überlässt sie mir. Ja. Du, lebst du noch bei den Eltern? Noch, ja. Also noch ein Problem, ne? Das ist es, ja. Was machst du beruflich? Ich bin in der Pflege. Also du hast einen Beruf und du bist auch schon ausgelernt? Fast, noch einen Monat. Das heißt, du könntest durchaus auch auf eigenen Beinen stehen? Das werde ich dann auch so schnell wie möglich tun. Also ich will dir mal sagen, René, ich weiß nicht, ob du diese Sendung öfters siehst. Dann weißt du es wahrscheinlich auch, dass ich ja nun ein absoluter Verfechter, gerade was diese Thematik angeht. Sich zu outen, so zu sein, wie man ist, und vor allen Dingen im Alter von 21 Jahren darf man keine Angst mehr vor dem Vater haben, der vielleicht zu brachial reagiert. Verdammt nochmal, der soll er brachial reagieren. Ja, und wenn er den Kontakt abbricht, dann soll er ihn abbrechen. Das sage ich mir auch, nur das ist halt meiner Meinung nach. Ja, schlimm. Aber was meinst du denn, wie deine Mutter reagiert, wenn sie es erfährt? Ganz still, glaube ich. Ganz still und einfach sich da beeinflussen lassen. Und wenn du zuerst mal mit deiner Mutter reden würdest? Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich passieren. Also, wenn das andere, glaube ich, ne. Da wäre ich sogar zu viel Angst. Aber es könnte ja vielleicht auch sein, dass für ihn erstmal eine Welt zusammenstürzt und dass er vielleicht, ich weiß nicht, wie impulsiv er ist, dass er vielleicht erstmal erstmal schreit und poltert und weiß was ich. Aber dass er dennoch vielleicht wieder den Kontakt zu seinem, dass er seinen Sohn nicht verlieren will, dass er den Kontakt wieder haben möchte. Hältst du es für möglich? Ja, auch. Wie gesagt, das ist es ja mit dem Zwiespalt. Ja. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu dem Vater? Es geht. Minimal. Ich versuche es minimal zu halten. Ja. Abgesehen davon, dass du dich hundertprozentig besser fühlen wirst, wenn du es gesagt hast und wenn du klar Tisch gemacht hast, ist es ja auch die bessere und die fairste Lösung. Es ist ja viel schlimmer für ihn, wenn er es irgendwo von hinten erfährt, vielleicht sogar in einer hämischen Nebenbemerkung. Und er steht dann da und weiß überhaupt gar nicht, wie er damit umgehen soll und wie er darauf reagieren soll. Ja, das ist auch das Problem. Deswegen wollte ich das auch in Angriff nehmen. Wie redet er denn über Schwule, wenn er mal darüber reden sollte? Ja, mit Witzen halt. Ja, mit so unterdrückten Witzen und hintenrum und so. Ja, aber es gibt's immer noch und es ist nach wie vor sehr verbreitet, auch wenn man so den Eindruck hat, das wird alles so toleranter und so. Ich glaube, das ist noch ein sehr weiter Weg, bis es ganz normal sich in der Gesellschaft... Ja, genau meine Einstellung. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg. Ja. Dass die Vorurteile und die Aversionen noch sehr stark verbreitet sind. Ja. Aber dagegen muss man dann halt kämpfen. Ja, das werde ich tun. Ja, und man muss dann auch alles erstmal in Kauf nehmen, was an üblen Dingen daraus resultieren könnte. Ja, genau. Viel Glück, viel Erfolg. Ich danke dir. Tschüss, René. Mach's gut, ciao. So, meine Lieben, in der Technik war Günther Paparitz. Morgen sind wir im Fernsehen 10 Minuten später mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen zu allen Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt, am Donnerstag sind wir nicht im Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht und freue mich auf euch und auf die Sendung morgen Nacht. Macht's gut, ciao und bye bye.